Thank you.

Cynthia Unlimited. 24 hours. DJs only. Buchner und Terrible in the Mix hier bei uns. Und ja, wir senden schon seit 6 Uhr früh und wir waren auch schon in ganz Österreich unterwegs. Wir waren in Graz mit Christian Davidek. Wir haben heute auch schon Mixes aus Innsbruck gehabt. Und es geht weiter. Wir schalten auch nochmal zurück nach Innsbruck heute Nacht. Und abgesehen davon ist ja heute nicht nur großartiger DJ-Sound hier on air für euch, sondern ihr könnt euch auch ein Bild von uns machen. Ja, genau. Ein bisschen ungewohnt, ehrlich gesagt. Ja, das alles findet ihr auf unserer Website. Ja, also nicht nur ein Bild, sondern eben auch Ton zum Nachhören für euch. 7 Tage der Player on Demand und natürlich auch alle Tracklists, auch die 2, Buchner und Terrible, werden dann gleich mal sich ans Schreiben machen, wenn sie fertig sind. Schön, dass ihr mit dran seid. Thank you.

FM4 Unlimited. 24 Stunden Clubkultur. On the Decks. Buchner und Terrible. Heimlich Wien. FM4 Unlimited. On the Decks. Buchner und Terrible. Heimlich Wien. Hier bei uns beim FM4 Unlimited Tag der DJs und Clubs. Ja, schön, dass ihr da seid. Ich glaube, ihr habt ja auch einige Sachen mitgebracht, beziehungsweise wir hatten hier schon was gehört, was Freshes von euch nämlich. Also ich glaube, Oberst und Buchner war das, ne, ein Track. Und vor allem jetzt die nächste Nummer, denke ich, die kommt, ist ganz was Besonderes, denn das soll rausgebracht werden. Heimlich geht nämlich auch unter die Labels. Ja, wir sind schon lang unter den Labels, aber wir sind noch nicht lang unter den Vinyl-Labels. Deswegen gibt es eine Kampagne, die dauert 30 Tage. Da müssen wir 250 Platten verkaufen auf Bandcamp, damit die Platte gepresst wird. Und der nächste Remix von mir und Obi, also Oberst und Buchner, ist ein Remix für diese Platte. Faber heißt der Artist und das wird die Platte. Okay, und wann geht das also los? Diese 30 Tage, hast du gesagt, in denen da... Oder ist wie? Schon vor 4 Tagen losgegangen, also... Okay, also das heißt jetzt alle ran ans Internet und gleich brav Vinyl bestellen, oder? Brav bestellen, ja. Brav bestellen, und wenn es dann doch nicht genug war, wir natürlich nicht davon ausgehen, aber sonst würde das halt digital sein, ne? Auf jeden Fall. Aber wir wünschen uns natürlich, das auf schwarzem Gold zu haben. Das war euer heimlicher Wunsch also. Natürlich. Auch in schwarzes Goldgeschäft einzusteigen. Ausgezeichnet. Ihr werdet uns dann gleich auch noch die Tracklist da lassen und eintippen für alle Hörerinnen und Hörer. Ja, ihr könnt die beiden jetzt auch noch gerade im Livestream erleben über unsere Kameras, nämlich über unsere Website, die da wäre. Ganz heimlich, still und leise hören wir Ihnen jetzt noch weiter zu hier in The Mix. Buchner und Terrible. Oh, on the decks. Buchner und Terribel. Heimlich Wien. Buchner und Terribel, vielen Dank fürs Kommen. Danke fürs Spielen. Viel Erfolg mit dem Vinyl-Einstieg fürs Label. Alles Gute und bis bald. FM4 Unlimited. Come in, Mr. DJ. 24 Stunden. DJs only. Und die Frau am Mikrofon übrigens, Chocha, meine Damen und Herren. Danke, Heinz, danke. Wir machen natürlich jetzt weiter. Wir kommen zu den Schönbrunner Perlen. Wir schalten damit ins Studio 2 hinüber. Und genau, und machen natürlich hier weiter mit unserem FM4 Unlimited Tag der DJs und Clubs. Artist Profile. Ken Hayakawa.